man sich adieu, wenn man sich auch noch so liebt. Einmal sagt man sich adieu, weil es keine Treue gibt. Schwör mir nicht, du bist ja immer mein, keine Liebe kann für immer sein. Einmal sagt man sich adieu, wenn man sich auch noch so liebt. Pardon, ich glaub, wir kennen uns schon. Ich hab was Schönes erdacht für heute Nacht. Ist sie entlohnt, dann sag ich Fräulein, pardon. Adieu, ich danke euch schön, auf Wiedersehen. Mein Liebling, ich erwarte dich, vor meiner Tür. Und ist mein Zimmer noch so klein, es reicht bestimmt zum Süßigsein. Drum, wenn du mal dein Herz verschenkst, dann schenk es bitte mir. Was dein Herzchen erfüllt, Liebe allein hüllt dich dann ein, wenn die Violine spielt.